Abschnitt 11 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 21. Abwärts bis an den Amaralik-Fjord, Teil 1. Am Morgen des 22. September, vor dem Frühstück, während Balto Tee kochte, unternahmen Sverdrup und ich einen Rekognoszierungsausflug auf den südlich vom Zelt gelegenen Höhenrücken, der von bodenlosen, breiten Spalten quer durchschnitten war. Einmal fiel ich durch eine Schneebrücke, aber die Spalte war so schmal, dass ich an beiden Seiten Halt hatte und nach einigen Anstrengungen wieder in die Höhe kam. Vom Gipfel des Bergrückens hatten wir eine prächtige Aussicht über das Eis ringsumher. Es sah aus, als wäre es überall schwer fortzukommen. Gespaltete Eisrücken zogen sich in westlicher Richtung bis an den Eisfjord Kangasunek, den wir jetzt dort vor uns liegen sahen, während wir früher im Zweifel waren, was für ein Tal oder Fjord es sei. Wir konnten uns jetzt gründlich orientieren und sahen ganz deutlich, dass wir eine ganze Meile nördlicher gekommen waren, als wir beabsichtigten. Um auf die leichteste Weise fortzukommen, mussten wir noch eine Weile in westlicher Richtung gegen den Fjord ziehen und dann vielleicht ein wenig mehr gegen Süden. Wir kehrten nach dem Zelt zurück, wo das Frühstück auf uns wartete. Nach dem Frühstück gingen Sverdrup und ich auf Schneeschuhen voran, um einen Weg zu suchen. Die anderen sollten versuchen, uns mit den vier Schlitten, soweit sie konnten, zu folgen und an dem letzten Bergrücken, den wir zu sehen vermochten, Halt machen. Wir hielten nördlich von dem Terrain, in das wir gestern Abend hinabgestiegen waren, und da der Wind uns half, ging es in sausender Fahrt dahin auf unseren glatten Eichenskiern. Wir kamen so weit, dass wir in den mit Gletschereis angefüllten Fjord hinabsehen konnten, und noch immer war das Terrain einigermaßen günstig. Dann aber begannen die Spalten wieder. Im Anfang liefen sie alle in paralleler Richtung, ohne sich zu schneiden, und wir kamen über eine ganze Anzahl glücklich hinweg. Dann aber gelangten wir an ein ganz unmögliches Terrain, wo breite, bodenlose Spalten einander nach allen Richtungen hinschnitten. Das Eis ragte wie kleine viereckige Inseln zwischen den tiefblauen Abgründen empor. Ein mehr zerrissenes Eis ist wohl nirgends zu finden. Es lag klar auf der Hand, dass wir hier nicht weiterkommen konnten. Wir krochen in den Schutz einer zugefrorenen Spalte und nahmen unsere Mittagsmahlzeit ein, während die Sonne ihr Bestes tat, um uns unser Daheim so angenehm wie möglich zu machen. Auf dem Rückweg fiel ich mit beiden Schneeschuhen in eine Spalte und blieb unter den Armen hängen. Es sah nicht gerade gemütlich aus, denn obwohl die Spalte nur schmal war, machte es mir doch große Mühe, mich mit den Schneeschuhen auf den glatten Eisrand wieder in die Höhe zu arbeiten. Und ich war ganz allein. Sverdrup war vorausgelaufen und ahnte nichts von meiner unbequemen Lage. Nach ein wenig Zappeln kam ich glücklich wieder in die Höhe. Merkwürdigerweise versanken wir niemals tiefer als bis an die Arme. Wir waren nicht weit zurückgegangen, als ich nördlich von uns auf dem Höhenrücken, den wir den Gefährten angewiesen hatten, das braune Zelt erblickte. Sie waren ungefähr vor einer halben Stunde angekommen und hatten nun den Kaffeekessel in Schwung gesetzt. Wir waren ja jetzt in der Nähe der Westküste. Da wurde es mit dem Kaffeeverbot nicht so genau genommen. Es währte indessen eine ganze Weile, bis der Kaffee fertig war, was uns nicht weiter unangenehm war, da uns eine kleine Ruhe nach unserer Skitour sehr wohltat. Als der Kaffee getrunken war, brachen wir das Zelt ab und richteten den Kurs gen Süden, um südlich von dem Eisstrom zu gelangen, der sich in den Fjord hineinschiebt und in den wir hineingeraten waren. Das Eis war im Anfang gut und es ging schnell vorwärts, obwohl der Wind hin und wieder Anstrengungen machte, die Schlitten nach der Seite herumzudrehen. Gegen Abend, als es bereits zu dämmern begann, kamen wir indessen an einen Rücken mit schlimm zerklüftetem Eis. Hier mussten wir eine kleine Rekognoszierung vornehmen, ehe wir weitergingen. Deswegen blieb uns nichts übrig, als das Zelt aufzuschlagen und bis zum nächsten Tage zu warten. Während das Abendessen bereitet wurde unternahmen Sverdrup und ich einen kleinen Ausflug. Das Eis war ganz abscheulich, noch schlimmer als am vorhergehenden Abend, aber man konnte doch bei einiger Vorsicht ziemlich vorwärts kommen und der Rücken war glücklicherweise nicht sehr breit. Am folgenden Morgen, 23. September, unternahm Sverdrup noch eine Rekognoszierungstour und kehrte mit verhältnismäßig befriedigenden Nachrichten zurück. Das Eis war nicht so schlimm, wie es uns auf den ersten Blick erschienen war. Es war sogar möglich, die Schlitten hinüber zu befördern, ohne sie zu tragen, wenn wir uns je zu dreien um einen Schlitten vereinigten. So wurde denn das Lager abgebrochen und wir begannen die mühsamste Eiswanderung, die wir überhaupt gehabt hatten. An vielen Stellen mussten die Schlitten über die steilen, hohen Eisrücken hinübergehoben werden. Ging es bergab, so musste der Unglückliche, der hinterherging, aus allen Kräften zurückhalten, sonst glitt er aus und stürzte mitsamt dem Schlitten den Vorangehenden auf die Hacken und das ganze Gefährt sauste bergab. An mehreren Stellen hatten wir das Glück, zugefrorene Bäche zu finden, die ganz gute, freilich ein wenig gewundene Wege zwischen den hohen und scharfen Eisrücken mit oft lotrechten Wänden bildeten. Auf einer Stelle mussten wir durch eine Schlucht, die gerade breit genug war, um uns hindurchzulassen. Den Boden dieser Schlucht füllte ein Bach aus, der nicht ganz zugefroren und dessen Wasser uns fast bis an die Knie reichte. Endlich, im Laufe des Nachmittags, hatten wir das schlimmste Eis hinter uns. Jeder konnte nun wieder seinen eigenen Schlitten ziehen. Das Eis war jetzt erträglich und wurde allmählich immer besser. Aber der Wind war schlimm und riss die Schlitten immer nach der Seite herum. Als wir eine beträchtliche Strecke zurückgelegt hatten, entdeckte ich auf dem Eis eine Moräne, die sich in östlicher Richtung von dem bloßen Lande aufwärts zog. Diese Moräne musste meiner Ansicht nach auf der Grenze zwischen zwei Eisströmen liegen, umso mehr, als sie sich in einer Senkung befand. Und da ich nicht geneigt war, in eine neue Eisströmung hineinzugeraten, beschloss ich, diesseits der Moräne das bloße Land zu erreichen. Wir machten Halt, schlugen unser Zelt auf und entsandten Balto, um Wasser für unseren Kaffee herbeizuschaffen, während Sverdrup und ich eine Entdeckungsreise in der Richtung auf das Land zu antraten, um zu sehen, ob das Eis einigermaßen gangbar sei. Wir waren noch nicht weit gekommen, als wir uns klar darüber waren, dass wir hier hinabgelangen konnten. Es hatte den Anschein, als ob wir uns auf der Südseite des Eisstroms befänden, der sich in den Gotthopfjord hineinschob, denn die Eisfläche senkte sich nach Süden oder vielmehr nach dem Lande zu, das wir vor uns hatten. Wir kehrten mit dieser tröstlichen Nachricht zurück und der Kaffee wurde in heiterster Stimmung eingenommen. Die Aussicht, abermals bloßes Land unter den Füßen zu haben, war jetzt nicht mehr fern und konnte uns wohl fröhlich stimmen. So schnell wie möglich brachen wir wieder auf. Und jetzt, wo wir den Wind im Rücken hatten, ging es leicht über das verhältnismäßig ebene Eis hinweg, dessen Senkung stellenweise ganz beträchtlich war. Unsere Hoffnung, schon an diesem Abend das Land zu erreichen, wurde getäuscht. Es fing bald an, dunkel zu werden, und wir mussten Halt machen. Wir waren jedoch zufrieden mit unserem Tagewerk, denn wir waren weitergekommen, als wir am Morgen erwartet hatten. Am nächsten Morgen, 24. September, rückten wir früh aus und begannen unsere Wanderung mit dem festen Vorsatz, das Land noch am selben Tage zu erreichen. Es ging schnell vorwärts. Die Senkung war teilweise ganz beträchtlich und half uns gut. Auch der Wind begünstigte uns. Das Eis war gut und alles ging nach Wunsch. Als wir eine Strecke hinabgekommen waren, mussten wir eine Rekognoszierung vornehmen, da das Eis etwas unebener wurde. Ich begab mich bergab und war noch nicht weit gegangen, als ich mich auf einem Eisabhang befand, der gegen einen kleinen, felsumgebenen See abfiel, dessen mir entgegengesetzte Seite sich in eine bachdurchströmte Felskluft öffnete. Gerade unter mir ging das Eis ganz eben in Steingeröll über. Hier war leicht vorwärts zu kommen, und das Eis war den ganzen Weg entlang gut. Es währte nicht lange, so befanden sich alle Mann auf dem Eisabhang und genossen den Anblick des nahegelegenen Landes. Nachdem ich einige fotografische Aufnahmen gemacht hatte, setzten wir uns in Bewegung, über die letzte Senkung hinweg. Sie war sehr steil, die steilste, die uns bisher vorgekommen war. Es galt tüchtig gegenzuhalten, aber es ging munter vorwärts und bald waren wir unten auf dem See unter dem Gletscher. Das Inlandseis lag für immer hinter uns. Wir richteten den Kurs quer über den See nach der anderen Seite hinüber. Hier war das Eis jedoch nicht ganz sicher. Nur mit größter Vorsicht gelangten wir, ohne ein kaltes Bad, bis an die Steine, schnallten die Steigeisen, die wir die letzten Tage benutzt hatten, ab und sprangen nun leicht wie die Rentiere über das Land dahin. Worte vermögen es nicht zu beschreiben, was es für uns alle war, endlich einmal wieder Erde und Steine unter den Füßen zu fühlen. Eine wahre Wonne durchrieselte uns, als wir mit unseren Füßen das Heidekraut berührten und der würzige Duft von Gras und Moos uns in die Nase stieg. Hinter uns lag das Inlandseis, sich in einer langen, kalten und grauen Abschrägung nach dem See zu senkend. Vor uns aber weideten wir uns an dem Anblick des bloßen Landes. Durch das Tal hindurch erblickten wir einen Hügelrücken nach dem anderen, die sich wie Woge auf Woge am Horizont erhoben. Hier mussten wir weiterziehen. Dieser Weg führte uns an den Fjord. Auch Ravnas Antlitz strahlte endlich einmal. Der arme Bursche hatte manch liebes Mal die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder festen Grund unter den Füßen zu fühlen. Er und Balto hatten, als sie ihre Schlitten los waren, nichts Eiligeres zu tun, als spornstreichs in die Berge hinaufzuklettern. Ganz wie damals, als wir auf der Ostküste ans Land gelangten. Jetzt war es aber höchste Zeit geworden, an unser Mittagessen zu denken. Selbst das überströmendste Gefühl, das Ziel erreicht zu haben, vermag nicht die materiellen Bedürfnisse zu übertäuben. Im Gegenteil, das Gefühl, eine Schwierigkeit überwunden zu haben, erhöht den materiellen Genuss. Als wir endlich mit dem Mittagessen fertig waren, machten wir uns schnell daran, unsere Bündel zum Herabsteigen zu schnüren. Es galt, so viel wie möglich von dem Notwendigsten mitzunehmen, aber auch nicht zu viel, da eine zu schwere Last unsere Wanderung verzögern würde und wir gern so schnell als möglich 2 Mann nach Gottorp entsenden wollten. Um für etwa eintretende Fälle gleich ein wenig Material zum Bootsbau bei der Hand zu haben, nahmen wir einige Bambusstangen mit und beschlossen, während des Bootsbaus weitere zu holen. Die Sachen, die wir nicht mitbringen konnten, wurden oben auf die Schlitten gelegt und gut mit Persennings zugedeckt. Als dies geschehen war, waren wir endlich am Nachmittag fertig, in das Tal hinabzuziehen. Bei dieser Gelegenheit wurde es uns erst so recht klar, welche Kraft in dem kleinen Ravna wohnte. Er hatte während der Wanderung über das Inlandseis am wenigsten von uns allen gezogen, da er stets darüber klagte, dass es für ihn alten Mann zu schwer sei. Er blieb auch oft zurück. Jetzt hatte ich das Notwendigste, was wir mitnehmen wollten und was wir bewältigen zu können glaubten, in 6 Haufen verteilt. Wie wunderte ich mich, als ich sah, dass Ravna außer seinem Teil noch seinen Kleidersack mit allerlei Reservezeug und dergleichen auf den Rücken nahm. Ich sagte ihm, das würde zu viel. Ich wollte nicht, dass er sich überanstrenge. Er aber erwiderte, er könne sich nicht von seinem Kleidersack trennen, indem er sein neues Testament habe. Er würde schon damit fertig werden. Und mit seiner schweren Bürde, unter welcher er selbst fast verschwand, machte er sich auf den Weg und hielt fortdauernd Schritt mit uns. Er meinte wohl, dass nun kein Grund mehr vorhanden sei, mit seinen Kräften zu sparen, und wollte uns scheinbar zeigen, was er vermochte. Und Balto hatte ganz recht, wenn er voller Bewunderung sagte, »Ravna, der Kerl hat, weiß Gott, Kräfte.« Das Terrain fiel an manchen Stellen steil ab. Der Weg führte über Steingeröll und Sümpfe. Unsere Lasten waren schwer. Und es war kein Wunder, wenn es nicht so schnell vorwärts ging. Mehrmals während unserer Wanderung sagte Ravna ganz begeistert zu mir, »Hier riecht es gut. Genauso wie auf den Bergen in Finnmarken, wo gute Rentierweide ist.« Und er hatte recht. Es roch sowohl nach Berggras wie nach Rentiermoos. Mit wahrer Wollust sogen wir die würzige Luft in langen Zügen ein. Gegen Abend gelangten wir an einen langen See. Wir nannten ihn Langwandet, in den sich zu unserer Verwunderung von Westen her ein mächtiger Eisgletscher hineinschob. Es war offenbar ein Ausläufer des Inlandseises, das sich an dem westlich von uns gelegenen Felsen vorüberdrängte. Als wir eine Strecke über den See hingekommen waren, auf sehr unsicherem Eise, wo wir mehrmals fast hineinfielen und nur mit Not ans Land kamen, machten wir am Abend Halt an der Ostseite des Sees auf einem guten Zeltplatze. Zum ersten Mal während unserer ganzen Expedition lagerten wir uns auf wirklich weichem Heidekraut. Voller Behagen streckten wir unsere Glieder aus, während die Bergluft über uns hinsäuselte vermischt mit jenem eigentümlich betäubenden Tannengeruch, der von einer eigenen Art Heidekraut herrührt, das in großen Mengen in Grönland wächst. Während wir unser Abendessen im Zelt verzehrten, erhielt Ravna, der Zeltöffnung zunächst saß, den Auftrag, ein Feuer aus Heidekraut vor dem Zelte anzuzünden. Das nötige Brennmaterial war bereits gesammelt und wir meinten, dass der Anblick eines Feuers gemütlich sein müsse. Aber Ravna schien dies nicht einsehen zu können und mit der bekannten Trägheit des Berglappen hatte er sofort eine ganze Reihe von Einwänden bei der Hand. Nein, darin sei kein Sinn und Verstand. Mit dem Brennmaterial wollten wir lieber morgen früh kochen. Ich erwiderte ihm, dass ringsum Brennmaterial in Hülle und Fülle zu finden sei. Dann wandte er ein, dass er keine Baumrinde zum Anzünden habe. Da aber lachten wir ihn aus und sagten ihm, er würde, wenn er bis morgen früh wartete, nicht mehr Baumrinde haben wie jetzt. Er solle nun nur nicht viele Umstände machen, sondern gefälligst Feuer anlegen. So bequemte er sich denn endlich dazu. Und es währte nicht lange, bis ein mächtig knisterndes Feuer vor dem Zelte aufflammte, Wärme und Licht in dem vorhin so dunklen Zeltraum verbreitete und eine Rembrandtsbeleuchtung über die sitzenden Gestalten warf, die sich froh und beinahe satt aßen. Die Tassen wurden fleißig zum Munde geführt. Man verzehrte ganz unglaubliche Quantitäten Suppe. Es war ein ganz ungewohnter Genuss für uns, so gut sehen zu können, was wir zum Munde führten. Es war keine unwillkommene Veränderung, nachdem wir so oft in rabenschwarzer Finsternis hatten essen müssen. Ich forderte Ravna mehrmals auf, wieder hereinzukommen, es sei nun nicht mehr nötig, nach dem Feuer zu sehen. Es brenne gut genug. Aber nein, jetzt war er nicht mehr von dem Feuer fortzubekommen. Nach dem Abendessen zündeten die rauchenden Mitglieder der Expedition sich eine mit Moos oder Gras gestopfte Pfeife an. Und dann lagerte man sich mit den dampfenden Pfeifen um das wärmende Feuer herum. Um sich so recht an dem Bewusstsein zu erquicken, dass das Inlandseis nun überwunden und das Ziel erreicht war. Ich meinerseits lag auf dem Rücken da und freute mich über den fast schelmischen Ausdruck in Ravnas sonst so mürrischem Gesicht. Er lächelte fast ununterbrochen und auf die Frage, ob ihm das Land gefiele und ob er die Bergluft merken könne, antwortete er voller Begeisterung, hier möchte er wohl wohnen. Ich fragte ihn nun allen Ernstes, ob er Lust habe, mit seinen Herden hierher zu ziehen. Er erwiderte, Lust habe er wohl, aber es würde ihm zu teuer. Als ich meinte, dann müsse der dänische oder der norwegische Staat ihn gratis hinüber befördern, da sagte er, dass er sich keinen Augenblick bedenken würde. Hier sei Weide genug und wilde Rentiere seien hier auch. Er habe am Nachmittag Spuren davon gesehen. Hier würde er schnell reich werden. Die einzige Schwierigkeit würde das Brennmaterial im Winter verursachen. Da müsse man es so machen, wie einige Lappen es in der Heimat gemacht hätten. Man müsste Torf für den Winter einsammeln. Der alte Ravna schloss seine Lobrede mit den Worten, »Ich mag die Westküste gern. Hier ist ein guter Ort für einen alten Berglappen. Es sind viele Rentiere hier. Es ist hier gleichsam wie auf den Gebirgen Finnmarkens.« Es war eine herrliche Nacht mit einer eigenartig milden Luft. Eine weiche Stimmung machte uns schweigen. Ein Gedanke folgt dem anderen in die Ferne und verwebt sich mit den Strahlen des Mondes, der eben über dem Hügelrand heraufgestiegen ist, bis das Ganze zu einem Gedankengewebe wird, dessen Fäden man nicht mehr zu entwirren vermag, da ein wohltuender Halbschlummer sich auf die müden Lider lagert. Erst spät in der Nacht rafft man sich auf und kriecht in die Schlafsäcke. Sverdrup behauptet, nie im Leben einen so herrlichen Abend erlebt zu haben, wie diesen grönländischen Abend, in dem er an dem ersten Heidekrautfeuer lag und Moos rauchte. Und ich glaube, die Mehrzahl von uns wird darin mit ihm einig sein. Am nächsten Morgen, 25. September, ging es wieder von dannen, die Last auf dem Rücken. Am Ende des Sees angelangt, ruhten wir ein wenig aus und sahen einen Hasen, der herangesprungen kam und sich unter einen Felsblock setzte. Schnell holte ich die Büchse hervor und näherte mich ihm bis auf circa 200 Ellen und war wirklich so glücklich, ihn in dieser großen Entfernung totzuschießen. Unter lautem Jubelgeschrei der Kameraden, die in großer Spannung gewesen waren, ob sie zur Nachtkost frisches Fleisch bekommen würden oder nicht. Nun setzten wir unseren Marsch durch ein zum Teil sehr enges Tal fort, wo wir viele steile Abhänge und unwegsame Moränen zu passieren hatten. Links von uns zog sich ein Arm des Inlandseises noch ein gutes Stück ins Tal hinab. Hier unten aber wälzte es mächtige Moränen vor sich her und bildete stellenweise hohe Eiskegel und Blöcke, die dessen derartig mit Lehm und Steinen bedeckt waren, dass man sie nur schwer von dem bloßen Lande unterscheiden konnte. Am Vormittag gelangten wir an eine steile Felsschlucht und hatten abermals ein Gewässer unter uns, in das sich von Osten her das Inlandseis hineinschob. Wir konnten hier weithin über das Eis schauen, bis zu dem Nunatarsuk nördlich von Kangasunek und der Punkt, zu dem Sverdrup und ich während unserer Skitour am 21. September hinuntergelangt waren, lag nicht sehr fern. Der Bach, dessen Lauf wir bis dahin gefolgt waren, ergoss sich in einen Strom, der nicht weit von dem Felsabhang aus dem See kam. Folglich stellte es sich heraus, dass die Karte, auf die wir uns verlassen hatten, ganz falsch war. Wir mussten noch über 2 Meilen bis zum Fjord haben, sahen also unsere Hoffnung, noch heute bis dahin zu gelangen, getäuscht. Ende von Abschnitt 11.